Das Internet. Unendliche Weiten, vor allem aber unendliche Mengen an Informationen, die da auf uns warten. Mal eben die Nachrichtenlage checken bei tagesschau.de und Spiegel Online, dann kurz in die USA surfen und sehen, wie die New York Times oder CNN die Lage bewerten, später weiterlesen, welche Literaturtipps der Lieblingsverlag gibt oder ob das Kettchen im Online-Auktionshaus schon weg ist. So vertrödelt man eine Menge Zeit im Internet, aber es geht auch schneller. Und zwar mit einem sogenannten Feedreader. Der sammelt alle neuen Nachrichten meiner Lieblingsseiten im Internet und stellt sie mir übersichtlich zusammen. Auf einen Blick sehe ich dann, was mich interessiert. Das zeitaufwendige Surfen auf verschiedene Seiten hat ein Ende. Wie das geht? Ganz einfach. Zunächst einmal brauche ich ein eigenes Konto bei einem sogenannten Feedreader, also auf einer Internetseite wie zum Beispiel Bloglines oder dem Google Reader. Hier melde ich mich an und stehe erst einmal vor einer leeren Seite. Nach Stichwörtern sortiert kann ich jetzt Nachrichtenquellen zusammensuchen, von Sport bis Kultur oder Technik. Oder ich füge eigene Quellen hinzu. Dazu surfe ich auf die Seite, die mich interessiert, und halte Ausschau. Entweder nach den Begriffen RSS oder Atom oder nach einem Logo. Es ist ein orangefarbenes Rechteck mit angedeuteten Schallwellen darin. Moderne Browser wie der neue Firefox oder der Internet Explorer machen die Suche leichter und zeigen bereits ganz oben in der Adresszeile, ob man diese Seite automatisiert lesen lassen kann. Abonnieren nennt man das, obwohl das Wort missverständlich ist, denn alle Abos dieser Art sind kostenfrei und unverbindlich. Ein Klick auf das Logo jedenfalls reicht aus und schon kann man die Seite dem Google Reader hinzufügen oder die angezeigte Internetadresse in Bloglines eingeben. Und keine Sorge, diese Arbeit macht man sich nur einmal. Für die Zukunft merkt sich mein Feedreader, welche Seiten mich interessieren und präsentiert mir ab sofort automatisch all die Inhalte aus dem Internet, die ich spannend finde. Vom Wetterbericht über das Horoskop bis hin zu Podcasts des SWR. Wer möchte, kann diese Listen mit Informationen auch auf dem Mobiltelefon abrufen oder sich die Nachrichten regelmäßig per E-Mail schicken lassen. So verpasst man nie wieder Einträge auf den eigenen Lieblingsinternetseiten.